Die Berliner Band Mia freut sich derzeit in Was es ist über urdeutsche Werte wie Liebe und Toleranz, Heppner und Van Dijk über Trümmerfrauen und Nachkriegsfußball. Woher kommt dieser reaktionäre Rollback? Ich glaube, dass sich dieser Rollback im Nationalismus äußert, ist nur die Spitze des Eisberges. Also die als Spitze auch schon längst reicht. Und es steht ja zu befürchten, dass zwar Bands wie Mia und dergleichen schnell wieder verschwunden sind, aber damit das Phänomen nicht verschwindet, sondern die Überschneidung zum Mainstream ja auch längst gegeben ist und das auch genau in der Form stattfinden wird, wenn man sich etwa anguckt, wie im Fernsehen gleichzeitig Ostalgie-Shows auch nochmal sozusagen auch DDR-Geschichte einverleiben beziehungsweise zunichte machen. Also das heißt, man kann erhalten, was man will vom antifaschistischen Staat DDR. Aber das ist ja zum Beispiel ein Segment der deutschen Geschichte, was interessanterweise auch bei diesen ganzen Renationalisierungen überhaupt nicht vorkommt. Also auch wenn das nicht minder problematisch wäre, aber das genau die Tradition, die das ja eventuell geben könnte, auch aus einer linken Perspektive, die gibt es ja nicht. Also das heißt, wenn solche Videos dann in Dresden spielen, dann spielen sie eben in Dresden und nicht im Buchenwald. Und das hat ja Bedeutung, die meines Erachtens eben tiefer verankert ist als nur im Nationalismus, der, wie gesagt, schlimm genug ist, sondern verankert ist genau in der Form von Subjektivität, die Adorno und Horkheimer auch schon analysiert haben mit der Kulturindustrie. Nämlich ist es ja so, dass eben nicht unterstellt wird, eine vollständig unmündige Masse, die überhaupt nicht weiß, was ihr geschieht und dann eben so betrogen wird, sondern dass dieser Massenbetrug, von dem Adorno und Horkheimer sprechen, trifft auf eine sehr spezifische psychische Disposition der Individuen. Und das bezeichnen sie ja gleichzeitig als autoritären Charakter, also gleichzeitig zu den Untersuchungen der Kulturindustrie. Also das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen den Konsumenten auf der einen Seite und der autoritären Charakterstruktur auf der anderen Seite. Dieser Charakter wird ja als Sozialcharakter beschrieben. Also das heißt, es sind jetzt nicht Verfehlungen von Einzelnen, sondern das ist letztendlich eine gesellschaftliche Struktur, die sich auch widerspiegelt in den Kulturprodukten. Also ein gewisser Hang zur wirklich offensiven Menschenfeindlichkeit ist ja geradezu ein Verkaufselement. Angefangen bei Stefan Raab über, also der ja verhältnismäßig harmlos ist, ja, also über irgendwelche Game-Shows, in denen Menschen sich aufopfern müssen, oder Talkshows, in denen Menschen vorgeführt werden als niedere Kreaturen und dergleichen. Und dann sind meines Erachtens sowas wie ein Nationalismus auch innerhalb der linken Szene nur Auswüchse. Und auch die Linke, und das wissen wir ja einmal mehr von politischen Konflikten, ist ja nicht frei von Ressentiments gewesen, auch in ihrer Geschichte nicht und gerade die deutsche Linke nicht. Und vor allen Dingen ist die deutsche Linke ja auch nicht sonderlich theoretisch geschult gewesen. Also das heißt, das kurze Zwischenspiel der 68er ist ja eben nicht so gewesen, wie viele sich im Nachhinein dargestellt haben, dass alle fleißig in Adorno gelesen haben, sondern das Mitläufertum ist dort sehr verbreitet gewesen und hatte offensichtlich kaum Konsequenzen für das allgemeine politische Bewusstsein. Adorno und Horkheimer haben ja als These formuliert, dass die Massenkultur, die, wie Leo Löwenthal das mal sagte, die Psychoanalyse verkehrt herum ist. Also das heißt, die Kulturindustrie ist die Psychoanalyse verkehrt herum. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Struktur von Kultur, die zur Ware geworden ist, und dem allgemeinen Bewusstsein oder dem Sozialcharakter. Und dieser Zusammenhang wird in der Dialektik der Aufklärung auch dargestellt. Man darf ja nicht vergessen, dass dieses Kulturindustrie-Kapitel das zentrale Kapitel ist, in dem es um konkrete gesellschaftliche Phänomene geht, neben dem nächsten Kapitel in der Dialektik der Aufklärung. Und das nächste Kapitel, der nächste Abschnitt, ist über den Antisemitismus, Elemente des Antisemitismus. Und Adorno und Horkheimer gehen von einer Strukturähnlichkeit des Antisemitismus aus und der Kulturindustrie. Das heißt nicht, dass alle kulturindustriellen Produkte antisemitisch sind oder faschistisch sind, sondern es heißt eben eine Strukturähnlichkeit. Und die äußert sich ja genau in dem, was Adorno und Horkheimer als autoritären Charakter auch analysiert haben. Nämlich, dass eine bestimmte Disposition vorhanden muss, die, wenn ein gesellschaftliches Klima sich ändert, einschnappen kann auf Raster von Ressentiment. Also das heißt, man muss gar nicht mal Nationalist sein, um an bestimmter Stelle doch zum Nationalisten zu werden. Was aber als Prädisposition vorgeprägt ist, ist eben eine grundsätzliche Bereitschaft, an Autoritäten festzuhalten. Und das ist, glaube ich, ein sehr entscheidender Punkt, wenn man jetzt über Bands wie Mia redet. Vor allen Dingen, und das hattest du ja eben auch nochmal gesagt, vor allen Dingen, weil die ja eben nicht offensiv auftreten als Charaktermasken des Ressentiments, ja, sondern eher auftreten als rebellische Vorkämpfer für ein anderes Deutschland, ja. Also das heißt, sie sind ja eben nicht mit so einer Geste unterwegs, wie man sie etwa von wem auch immer, also Rammstein kennt oder von den Pudis kennt, ja, wir brauchen keine Stars aus Amerika. Die Frage ist ja da gerade, warum das in Subkultursparten möglich wurde. Liegt es daran, dass die Poplinke weggebrochen ist, die solchen Phänomenen bislang stetig auf die Finger gehauen hat? Oder eher an dem Umstand, dass eine linke Kodierung der Popkultur immer mehr an Boden verliert? Bands wie Tokotronic oder Blumfeld, die sich ja eindeutig in einem linken Kontext bewegen, haben schon längst nicht mehr die Lufthoheit auf den Tanzfluren, sondern müssen sich zwischen SPD-Pop von Wir sind Helden bis Angelika Express einordnen. Daran knüpft sich die Frage an, aus welchem Grund sich die Poplinke gegessen hat, es Zeitungsprojekte wie die 17 Grad Celsius oder die Beute nicht mehr gibt und in der Spex nur noch belanglose Scheiße steht. Ja, weil, also das ist, wenn überhaupt, sicherlich nur eine mögliche Antwort, aber ich glaube, weil in gewisser Weise der Popdiskurs an seinen eigenen Postulaten gescheitert ist. Oder die Poplinke. Und dazu gehörte ja, dass im Zuge der Loslösung von der politischen Linken oder im Zuge der Trennung einer politischen Linken und einer Poplinken oder Kulturlinken gleichzeitig ja nicht nur theoretische Fragestellungen sich geändert haben, sondern auch praktische Ziele über Bord geschmissen wurden. Und aus einem Fernziel, wie die Utopie einer befreiten Gesellschaft, wurde das Nahziel, dass die Popnische immer schon die befreite Gesellschaft im Kleinen ist oder zumindest die Gemeinschaft ist. Das funktionierte wahrscheinlich in den 90er Jahren auch ganz gut, weil das gerade über nicht-deutsche Formen von Popkultur abgefedert werden konnte. Also das heißt, ein Wort wie Gemeinschaft klingt im Deutschen natürlich ganz anders, als wenn man von der Hood redet und sich auf Hip-Hop-Kontexte bezieht. Oder Unity im Hardcore-Kontext. Genau, oder auch, also das war ja auch die ersten Parolen bei der Love Parade sogar, also, und, also Unity und, oder eben so eine Form von, weiß ich nicht, Being Together oder wie auch immer. Also auch mit so einem merkwürdigen Doppelbezug. Und das ist ja jetzt auch weggebrochen. Also das heißt, auch da kann man ja gerade jetzt beim Hip-Hop oder auch so bei diesem Punk-Revival feststellen, dass zumindest das, was erstmal so Mainstream abdeckt, weitgehend belanglos geworden ist. Also während das, ich bin jetzt überhaupt kein Hip-Hop-Experte, aber das, was ich so von Leuten mitbekommen habe, war das ja vor 10 Jahren durchaus noch so, dass prinzipiell alle Hip-Hop-Veröffentlichungen, die dann bekannter geworden sind, erstmal auch gut waren oder zumindest nicht ganz mies waren oder zumindest anbindungsfähig waren. Und das, wie gesagt, ich bewege mich da auf dem Eis, weil ich da nicht wirklich Ahnung von habe, aber das, was ich von anderen mitkriege, wird gelegentlich so konvertiert. Das hat sich ja verändert. Also auch im Hip-Hop-Bereich sind die guten Sachen, auch weil das politische Bewusstsein da gestiegen ist und man mittlerweile weiß, dass auch im Hip-Hop eine ganze Reihe von antisemitischen oder rassistischen Schwachsinn produziert wurde. Da muss man also die guten Sachen sehr suchen. Und jetzt sind Referenzsysteme weggebrochen. Wenn das stimmt, dass sozusagen die Szene insgesamt immer schon nicht anders strukturiert war, als ein gesellschaftlicher Mainstream strukturiert war, dann verwundert mich das nicht, wenn dann Referenzsysteme wegbrechen, das Naheliegendste zu nehmen und im Prinzip ja genau dahin zu klinken, wo auch die offizielle Gesellschaft schon gelandet ist. Und es wundert mich dann aber auch nicht, genau das nochmal affirmativ zu verstärken oder wie Dietrichsen das immer nennt, also über zu affirmieren und dann eben auch noch aus der Deutschlandfahne die Mode zu machen. Jetzt habe ich nur gesagt, dass mich das nicht wundert. Ich habe es jetzt nicht erklärt, ne? Nee, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es so, dass man das nur mit... Naja, also, dass man das auch nicht wirklich erklären kann. Also man kann das wahrscheinlich nur mit Thesen erklären oder versuchen zu erklären, die auch nicht sonderlich beliebt sind. Also das heißt, man müsste einmal mehr eben darauf verweisen, dass auch die Popkultur nicht ihre Geburt 1945 hat oder irgendwie zur Restaurationszeit gehört oder meinetwegen sogar in die 70er oder 80er Jahre, sondern gleichsam verwurzelt ist, auch in einer bestimmten Tradition des deutschen Bewusstseins, was immer das dann auch wäre. Ganz schnell könnte ich sagen, also mit der Abkehr von bestimmten theoretischen Inhalten und mit der Abkehr von der, sagen wir, sozialistischen Utopie, um dieses unmodische Wort zu benutzen, hat es ja auch eine Verschiebung in den Analysemitteln gegeben. Ja, also das heißt, der Popdiskurs wird ja eben nicht getragen durch Beschäftigung mit Marx oder mit Adorno oder Marcuse oder Benjamin, sondern Benjamin spielt nur eine Rolle, wenn man ihn irgendwie eingemeinden kann in so poststrukturalistische Theorien, beziehungsweise wird er weitgehend getragen durch Versatzstücke aus Foucault oder Deleuze. Damit will ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass die prinzipiell schlecht sind oder verkehrt sind, sondern meine, dass damit überhaupt Fragestellungen weggebrochen sind. Und wenn diese Fragestellungen aber nicht da sind, also wenn ein grundsätzliches Interesse nicht mehr besteht, die Welt zu verändern, sondern nur noch ein reformistisches Interesse darin besteht, die Musik irgendwie besser zu machen oder den eben eigenen Musikgeschmack zu legitimieren oder sein eigenes Leben zu legitimieren oder sein eigenes Leben zum Widerstand zu erklären oder wozu auch immer zu erklären, dann ist natürlich die Möglichkeit sehr leicht gegeben, dass dadurch auch Tür und Tor für aller möglichen Schwachsinn geöffnet wird und gleichzeitig die Anbindung an Ressentiments, die immer da waren, die aber verdeckt waren, ohne weiteres möglich ist. Also vielleicht noch ein Begriff dazu, der in der Dialektik der Aufklärung eine große Rolle spielt als Verbindung zwischen Kulturindustrie und Antisemitismus, ist ja der der Paranoia. Und was mit diesem ganzen Nationalismus oder mit der Renationalisierung auch der Poplinken oder allgemein der bundesdeutschen Kultur einhergeht, ist ja eine Amerikafeindlichkeit, die weitgehend wurzelt in, ist zu Ende. Da sage ich den Satz noch zu Ende, also die ja eben weitgehend wurzelt in so Verschwörungstheorien. Sie hörten eine Sendung von Beatpunk Radio in Zusammenarbeit mit Radio Island. Eine überarbeitete Schriftfassung des Interviews findet sich unter www.beatpunk.org. Für die musikalischen Leckerbissen sorgten diesmal ENIAC, Turner, Tim Hardin, Billy Banks, Nana Mouskouri und zu guter Letzt Tycoon, bei denen Robert Behrens am Keyboard sitzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie gelesen, was Adorno sagt? Komplexer. Ich meine, das Ganze ist möglicherweise ist es gar nicht so einfach. Verstehen Sie? Die Menschen vergessen, dass das Gehirn die größte erogene Zone ist. Und bei Ihnen vielleicht. Die Radio.